so eine Kartoffel, der alle Klischees von Deutschen symbolisiert. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist die Leitkultur. Und zwar habt ihr uns empfohlen, das Video über die Leitkultur vom YouTube-Channel Zucker zu analysieren. Der YouTube hinter diesem Kanal heißt Firas Anschalter. Zusätzlich werden wir uns im Anschluss dann mit dem slowenischen Philosophen Žižek beschäftigen, der einen alternativen Begriff zum Begriff Leitkultur entwickelt. Dann schauen wir mal rein. Seit ich in Deutschland bin, höre ich immer wieder, dass die Flüchtlinge sollten die deutsche Leitkultur anerkennen. Leitkultur? Ich weiß gar nicht, ob ich für sowas Zeit habe. Ich musste tausende Sachen beantragen beim Jobcenter Lageso Ausländerbehörde. Um eine Wohnung zu bekommen, musste ich über 500 E-Mails schreiben. Dann musste ich Deutschkurs besuchen. Und heute Nacht um 3:30 muss es ein Zettel ziehen beim Ausländerbehörde, um meine Aufenthaltserlaubnis zu verlängern. Naja, das heißt, er hat schon mit der deutschen Kultur angefangen. Bürokratie, Mailverkehr, Briefverkehr, das gehört dazu. Vor allem, wenn er auch vom entsprechenden System profitieren will. Ja, ich verstehe, das ist ein satirisches Video und alles ist ein bisschen überspitzt, aber die Hauptbeschwerde kann ich eigentlich nicht nachvollziehen. Er will eine Wohnung umsonst bekommen und klar, er muss dafür irgendwas machen. Okay, kein Geld zahlen, aber dann muss er tatsächlich sich mit der Bürokratie beschäftigen. Das müssen wir alle in einem funktionierenden Staat. Davon ist er nicht nur er betroffen. Das, was er am Anfang schildert, zum Beispiel, der deutsche Sozialstaat, ist ja nicht aus dem luftleeren Raum entstanden, sondern aus einer bestimmten, aus einem bestimmten kulturellen Erbe hinaus, aus einer geschichtlichen, rein, also jetzt nicht rein deutsche, aber vielleicht auch eine gesamteuropäische Geschichte mit bestimmten institutionellen Entwicklungen, mit bestimmten historischen, sozialen Entwicklungen. Und das heißt, wenn er jetzt Schlange steht, dass es vielleicht Schlange stehen muss, das ist dann vielleicht ein etwas trauriger Umstand. Es ist aber das Resultat einer historischen und kulturellen Entwicklung. Das heißt, dass wir als westliche Gesellschaft nun mal den Sozialstaat etabliert haben, zumindest in Westeuropa, damit tatsächlich der soziale Friede vorherrscht und damit jeder Gleichheit genießt, vor im wirtschaftlichen Sinne, im juristischen Sinne, im Sinne des Grundgesetzes. Die deutsche Leitkultur sind die ersten 20 Artikel des deutschen Grundgesetzes. Die deutsche Leitkultur ist weit mehr als das Grundgesetz. Was denn jetzt? Eigentlich stimme ich Stoiber hier zu. Tatsächlich gehören diese Artikel des Grundgesetzes tatsächlich zur deutschen, sag ich mal so, Kultur. Das, was er sagt, ist, dass sich diejenigen, die er zu Wort kommen ließ, sich widersprechen, obwohl sie aus dem gleichen politischen Lager kommen. In allgemein ist es aber so, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern in allen Gesellschaften eine Leitkultur definieren, nicht nur über die Gesetzeslage und die entsprechende Verfassung, sondern auch über andere Modalitäten. Das kann die Sprache sein. Das kann dann auch, obwohl das scherzhaft erwähnt, die Küche sein. Es können sehr viele Facetten sein. Das heißt, meiner Auffassung nach, sicherlich mehr als das Grundgesetz. Kultur, Kultur, Kultur. Meinen die die Musik? Nee, die meisten Deutschen hören überhaupt gar kein deutsches Musik. Und wenn doch mal eine Deutsche ist, hier gerade Platz 17, dann klingt es so. Denn ich hab Stoff und Schnaps. Vielleicht meinen die Essen. Am weitesten vorbereitet scheinen diese beide urdeutschen Gerichte zu sein. Hamburger gibt es aber nicht nur in Hamburg. Und dann kommt Döner, die ist in jeder Ecke. Danach kommt Pizza. Muss ich das alles jetzt essen, um mich hier anzupassen? Er spricht zum Beispiel Musik und Essen an. Ich finde es lustig, dass er als Beispiel der deutschen Musik ein holländisches Band zeigt. Wir verstehen, was er meint. Er nimmt sozusagen das Postmoderne und legt es als deutsche Leitkultur aus und zerlegt es sozusagen. Es geht um arabisches Frauenbild. Wir gucken mal an, was ist die deutsche Frauenbild? Lass das Vergangene. Okay, und zu den Fotos der abgebildeten Frauen. Übrigens, Anne Frank war Niederländerin. Er hat definitiv Deutsche-Niederlanden-Schwäche. Barbie ist wirklich deutsch. Irgendwann war ihr Name Lili und wird von Bild-Zeitung vor fast 60 Jahren erfunden. Und eigentlich fast jeder Kind in Deutschland kennt sie. Aber für die Deutsche sind die Blondinen ein bisschen blöd. Ich habe wirklich in Deutschland tausende Witze über Blondinen gehört und sowas gibt es bei uns nicht. In meinen Augen finde ich das ein bisschen nichts zu tun mit Respekt und Gleichberechtigung. Und wenn wir den Fernsehen anschalten, dann kommt immer noch Barbie. Also, die heißt aber Heidi. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist nur TV. Wir hören oft über Burka, aber wie viel Burkas in deinem Straße laufen rum und wie sehen perfekt verhungerte Blondinen. Aber wie viele Frauen sehen so aus in deinem Stadtteil? Also kurz gefasst, diese ganze Rede über Barbie bedeutet das Folgende. Ihr Deutsche sagt uns Araben, dass wir keinen Respekt vor unseren Frauen haben. Aber eigentlich habt ihr keinen Respekt vor euren Frauen. Das ist, glaube ich, die Hauptbotschaft, oder? Ja, soweit ich es verstanden habe. Es ist so, dass aber die Kritik eigentlich an die Substanz vorbeigeht. Denn es geht darum, dass eine Frau, die sich anziehen will wie Barbie, das Recht haben soll, sich anzuziehen wie Barbie. Und eine Frau, die sich verschleiern will, theoretisch auch, sofern sie es aus einer eigenen Entscheidung heraus tut, sich auch verschleiern soll. Im Sinne von, sofern es jetzt nicht der Gesetzeslage widerspricht. Jetzt ist die Frage, ob in anderen Kulturkreisen diese gleiche Frau auch das gleiche Recht genießt. Ob diese gleiche Frau auch das Recht Gleichheit vor dem Gesetz genießt. Ob diese gleiche Frau auch Gleichheit im Beruf zumindest fordern kann und das ganz publik. Das ist das Grundlegende und nicht, ob sie sich anzieht wie Barbie. Der Unterschied zwischen der arabischen Kultur und der deutschen Kultur hier. Der Unterschied ist, die Deutschen reden ungern mit Fremden. Aber wir, die Araber, reden mit alle sehr gern. Leik Masalam. Schönes Wetter heute. Schlechtes Wetter? لا حياة لمن تنادي ما في حدا لا حدا عندي معلم طالع خلينا نستلمه طالع الكتب تبعكم وينها Der Kanzler der Einheit heißt Dieter Bohlen Genau اسمع اسمع اسمع هذا اخر مره اوكي خلينا نجرب Der erste Artikel das Grundgesetz ist Die Wurzel des Menschen ist untastbar. Würde. Es muss Würde heißen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Bitte, bitte sagt nie, dass Dieter Bohlen deutscher Kanzler war. Das geht einfach überhaupt gar nicht. Das ist unmöglich. Dieser Mensch kann nicht deutscher Kanzler gewesen sein. Baklava. Schmeckt gut. Baklava. Erwecke den Araber in dir. Ich weiß zwar nicht, was Leitkultur ist. Aber ich weiß, wenn wir mit einem anderen reden, dann können wir weitergehen. Was ist Leitkultur für euch? Ob das wirklich wichtig ist? Schreibt mir einfach in die Kommentare. Also ich mag Baklava auch, schmeckt ganz gut. Und ich auch. Und ich finde das Ende schon ziemlich positiv, weil im Endeffekt war die Botschaft, ja, wir müssen miteinander reden, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Aber was davor gab, finde ich sehr, sehr fraglich, weil eigentlich war es so eine Karikatur von einem Deutschen. Das ist fast wirklich so ein bisschen auf dem Nazi-Niveau. So eine Kartoffel, der alle Klischees von Deutschen symbolisiert, spießig, Besserwisser, schüchtern und so weiter und so fort. Es ist unglaublich, dass tatsächlich immer noch dieses Bild vorherrscht, der Deutsche sei kontaktunfreudig, wenn es um fremde Kulturen geht. Die Deutschen sind wahrscheinlich eines der Völker, die am meisten in der Welt reisen, die wahrscheinlich auch mitunter am meisten bestrebt sind, fremde Kulturen zu erforschen, fremde Sprachen zu erlernen und Abertausende und Abertausende haben dann im Rahmen dieser Flüchtlingskrise, als die 7, 8 Länder, über die diese Menschen nach Deutschland gereist haben, einfach diese Leute einfach nur schnell durchgeschleust haben, mit offenen Armen empfangen. Und da gab es keine Kontaktscheue. Und die Menschen haben ihre Zeit und ihre Ressourcen dafür aufgewandt, dass diese Menschen in diesem Land eine Aufnahme finden. Uns dann jetzt, und ich ziehe mich da jetzt, obwohl ich selbst Migrant bin, auch als Bestandteil dieser Gesellschaft an, vorzuwerfen, wir seien kontaktunfreudig, halte ich für grenzwertig. Wir sollen nicht vergessen, dass es immer noch Satire ist, aber ich persönlich finde diese Satire überhaupt nicht lustig. Gut, in jeder Satire steckt aber auch ein Kern Wahrheit. Und wenn, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, zusammengefasst. Es ist ein bürokratisches Land, in dem man anstehen muss, um kostenfreie Dienstleistungen vom Staat zu erhalten, denn die Gesellschaft, die von der Gesellschaft gestellt werden, damit mitunter der soziale Friede aufrechterhalten wird und niemand tatsächlich Hunger leiden muss oder Kälte im Winter. Es ist ein Land, in dem man offensichtlich kontaktunfreudig ist, aber dennoch sehr gerne reist, sehr gern sich mit fremden Kulturen beschäftigt und Flüchtlinge im Gegensatz zur restlichen Welt bedingungslos mit offenen Armen empfangen hat. Es ist ein Land, in dem man jetzt offensichtlich nur einseitig fremde Kulturen in Bezug auf den Umgang mit Frauen kritisiert und indem man angeblich selbst respektlos mit den eigenen Frauen umgeht. Also im Grunde genommen ein Land, in dem es nur um diese oberflächlichen Details geht. Aber ganz ausgeblendet wird der Umstand, dass diese Frau sich frei entscheiden kann, wie sie sich kleidet und wie sie lebt. Am Ende des Videos wird die Frage nach der Leitkultur gestellt, was eigentlich die Leitkultur ist. Und eine Antwort darauf hat der slowenische Philosoph Žižek gegeben. Es ist eigentlich sein ständiges Thema, die Leitkultur, die europäische Leitkultur. Žižek ist auch Marxist, stammt aus Slowenien, ist ein bekannter Philosoph, hat mitunter auch in Frankreich lange studiert und ist eine der prägendsten und schillerndsten Gestalten unter der linken Szene in der Philosophie. Ja, ich finde es ganz interessant, dass genau ein Linke über Leitkultur redet, weil es eigentlich immer zur rechten Agenda gehört. In einem Interview für Spiegel hat Žižek das Folgende gesagt. Toleranz ist dafür keine Lösung. Was wir brauchen, ist eine übergeordnete Leitkultur, die regelt, auf welche Weise die Subkulturen interagieren. Der Multikulturalismus mit seinem wechselseitigen Respekt für die Empfindlichkeiten des anderen funktioniert nicht mehr, wenn es zu diesem impossible superté kommt. Die europäische Leitkultur ist der Universalismus der Aufklärung, in dem die Individuen sich zu sich selbst als universell verhalten. Das heißt, sie müssen fähig sein, von ihrer Besonderheit abzusehen, ihre partikulare soziale, religiöse oder ethnische Position zu übergehen. Es reicht nicht, einander zu tolerieren. Wir müssen unsere eigene kulturelle Identität als etwas Kontingentes, als etwas Zufälliges, etwas Veränderbares erfahren können. Soweit ich das verstehe, meint Žižek nicht so irgendwie eine deutsche Kultur, die über alles stehen sollte, sondern so eine Kompromisskultur aus unterschiedlichen Kulturen, oder? Ich denke, dass es mehr ist. Das heißt, es geht jetzt nicht um den Kompromiss, sondern es geht um einen Prozess, bei dem das Individuum, jeder Einzelne in einer Gesellschaft, Abstriche machen muss im Sinne eines Konsens. Er geht sogar so weit mit einem kuriosen Vergleich und vergleicht diesen Prozess mit einer sadomasochistischen Orgie, in dem tatsächlich alle Abstriche machen müssen, die schmerzlich sind. Leitkultur ist dann sozusagen ein Regelwerk, aus einem gesamtgesellschaftlichen Konsens heraus Regeln gefunden werden, in dem die Subkulturen miteinander interagieren, auch mitunter mit einem offenen Diskurs über das, was man sich gegenseitig vorwirft. Und wie stellst du dir das vor? Wie sollte es in der Praxis passieren? Wie sollten diese Regeln erfunden werden oder durchgesetzt werden? Es sollen ja keine Regeln erfunden werden, sondern das ist ein Prozess, in dem zum Beispiel, ich zitiere dann aus dem Artikel, ein religiös Radikaler, der seine Frau einschließt und nicht aus dem Haus lässt, zum Beispiel offen dafür kritisiert werden darf, eher offen dafür ist, dass die Kritik ausgesprochen wird und im Rahmen eines gesamtgesellschaftlichen Kontexts sagt, okay, ich überlasse gegebenenfalls vielleicht auch der Frau selbst die Entscheidung, ob sie im Haus bleiben will oder nicht. Das heißt, es soll ein Prozess werden, eine Leitkultur soll ein Prozess werden, in dem alle mitunter vielleicht auch schmerzhaft, diese Metapher des Schmerzes taucht bei ihnen wieder auf, etwas aufgibt zugunsten einer Volonté générale, also eines allgemeinen gesellschaftlichen Willens. Das heißt, er nimmt dann eine europäisch-philosophische Tradition auf, die ausschlaggebend war in den letzten 300 Jahren für unseren Kulturkreis, nämlich die Aufklärung und auch eine andere Strömung des Humanismus, und sagt, das ist die europäische Identität. Basierend darauf spielt es keine Rolle, wie sich die Leitkultur selbst zusammensetzt, weil das Konzept europäisch ist, nämlich, dass es einen universalen, flexiblen und mit allen machbar kompatiblen Leitkulturbegriff geben kann, indem es nicht notwendigerweise Leitkultur A ist und Kultur B sich diesen unterordnen muss, sondern dass ein kollektives Bewusstsein dafür entwickelt wird, dass Leitkultur flexibel ist, und zwar für alle. Und wir dann faktisch unter diesem Oberbegriff eine neue Leitkultur errichten. Meiner Meinung nach ist die Idee von Žižek ziemlich konstruktiv. Diese neue Idee der Leitkultur ist das etwas Neues. Und vielleicht könnte es eine neue Plattform für die neue politische Entwicklung in Europa sein. Und diese Idee könnte die beiden Parteien dann versöhnen lassen, sowohl die Rechten als auch die Linken. Aber was glaubt ihr? Findet ihr die Idee von Žižek utopisch oder eher konstruktiv? Und wie habt ihr das Video von Zucker gefunden? Welche Abstriche würdet ihr machen im Sinne der Einrichtung einer neuen kollektiv vereinbaren Leitkultur? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Video gut findet, bitte liked es und teilt es. Ciao. Tschüss.